Ein Festkonzert der zentralen künstlerischen Arbeiterpropagandagruppe des Generalverbandes der Gewerkschaften Koreas zum 5. Jahrestag der Wahl von Genossen Kim Jong-un in die höchsten Ämter der Partei und des Staates der DVRK gab es am 10. April im zentralen Arbeiterkulturhaus in Pyongyang. Die Funktionäre und Mitglieder des Generalverbandes sowie Arbeiter sahen sich die Darbietungen an.